Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist von Psalm 9, Vers 10 bis 11. Die Unterdrückten finden beim Herrn Zuflucht. In schweren Zeiten beschützt er sie. Die deinen Namen kennen, vertrauen auf dich, denn du, Herr, verlässt keinen, der dich sucht. Gott segne dieses Wort. Gott vertrauen. In diesem Bibelvers hier aus dem Psalm 9, Psalm Davids, lernen wir hier, dass wir Gott vertrauen können. Auf jeden Fall Gott vertrauen können, denn David hier, es ist im Prinzip sehr viel Lob hier für den Herrn, der in Davids Leben schaltet und waltet und wirkt. Und das ist auch unsere Einladung für uns heute, Gott zu vertrauen, denn er hilft uns in schweren Zeiten. Also wir, die wir Christen sind, also auf jeden Fall unsere Herzen als ruhige Sünder zu Christus kommen und ihm zugewandt sind, können wir diese Wahrheiten uns selber anerkennen und zueignen und nicht nur wahrnehmen, sondern tief in unsere Herzen einnehmen und schalten und walten und Gott schalten und walten lassen. Und der entscheidende Vers hier ist, alle, die deinen Namen kennen, also Gottes Namen kennen, vertrauen auf dich. Denn du, Herr, verlässt keinen, der dich sucht. Also keiner wird verlassen. Also jeder, der zu Jesus Christus kommt, der wird nicht verlassen von Gott. Und wir können Gott vertrauen, wie auch David hier. Und das ist auch nur durch unseren Herrn Christus, Jesus Christus, möglich. Und ich würde euch einladen, auf jeden Fall nochmal dann in die Evangelien zu gehen, wo wir alles über unseren Jesus Christus lernen. Und dass wir ihm auch vertrauen können, denn er hat jedes Wort, jedes Versprechen, das er gemacht hat, gehalten. Ganz besonders entscheidend, dass er also am Kreuz sterben wird für unsere Sünden, ein für alle Mal. Und das hat er auch getan und ist dann auferstanden. Nach 3 Tagen ist er auferstanden und somit ist alles verifiziert und alles, was er gesagt hat, ist verifiziert und als wahr befunden worden. Und unser Herrgott im Himmel hat uns diesen Weg gegeben und sämtliche Prophezeiungen über unseren Jesus Christus, alle sind da, in alle, die sich auf Christus beziehen, sind durch die Auferstehung Christus erfüllt. Und einige stehen noch aus, das heißt also, dass Jesus Christus kommt ja zurück, er ist also in den Himmel gefahren, die Himmelfahrt, aber er kommt wieder. Und dieses Versprechen steht noch aus und das sollte uns ermutigen, dass wir auf jeden Fall Gott vertrauen können. Und wir müssen das also auf jeden Fall alles nochmal selber in der Bibel nachlesen und im Wort auch wachsen. Also nicht einmal die Bibel durchlesen, oh, ich hab's geschafft, sondern dass man tagtäglich in die Bibel geht, in Gottes Wort und in unsere persönlichen Beziehungen mit Christus wachsen. Denn das hilft uns, Vertrauen in Gott aufzubauen. Nun auch, egal wie nun die Situation ist oder die Lebenslage oder was für Schwierigkeiten, Sachen, Probleme wir haben, Gott kann dann in und durch uns wirken, durch den Heiligen Geist, in uns Richtung geben, in unsere Herzen sprechen. Und dafür ist die Bibel so wichtig. Deswegen sage ich immer, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Ja? Also geht rein, geht jeden Tag rein, lest ein bisschen mal hier, ein bisschen da, aber die Regelmäßigkeit, dass ihr da jeden Tag lest und über Jesus Christus lernt und über all die anderen Menschen in der Bibel, die gottesfürchtig sind, was ist mit denen passiert, die Gott abgelehnt haben. Lest mal, ne? Lest mal selber nach. Und wir können mehr und mehr dann sehen, dass wir Gott vertrauen können. Denn er ist unser allmächtiger Vater und ist unser Schöpfer und unser Freund und auch unser Herrgott. Und das ist unser Jesus Christus. Und lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort hier und dass wir dir vertrauen können. Und ja, im Vertrauen zu dir jeden Tag auch in dein Wort gehen, selber nachlesen und Richtung finden für unser Leben, auch Entscheidungen, die wir treffen müssen, ob nun groß oder kleine. Du bist immer da durch den Heiligen Geist und wir können dir vertrauen. Wir danken dir für diesen Text hier aus Psalm 9 und wir beten, dass alle Menschen auch ins Psalter gehen, die anderen Psalmen nochmal durchlesen und ja, tagtäglich in dein Wort gehen und in der persönlichen Beziehung mit dir wachsen. Wir danken dir, Herr Jesus, beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.